Es ist der Chef des Europäischen Rettungsfonds, ESM, der in Sachen Griechenland den Faktencheck übernimmt. Klaus Regling rechnet vor, was aus dem aktuellen Hilfspaket bereits ausgezahlt und was auf Eis gelegt wurde. Wie Sie wissen, hat der ESM vor der Sommerpause 7,5 Milliarden Euro an Griechenland überwiesen. Dieses Geld war Teil einer ersten Auszahlungsbewilligung in Höhe von 10,3 Milliarden Euro. Also stehen noch 2,8 Milliarden aus, deren Überweisung an die Umsetzung von Reformen, also den Milestones, gekoppelt ist. Es liege also alles in den Händen der griechischen Regierung. Wenn Athen liefere, könne auch der Fonds das Geld bewilligen und auszahlen. Bei den fehlenden Reformen geht es vor allen Dingen um Privatisierungen, Reformen auf dem Energiesektor und die Einrichtung einer unabhängigen Behörde zur Überwachung der Steuereinnahmen. Noch hätten die Verzögerungen im Zeitplan keine tiefgreifenden Konsequenzen, erklärte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. Wir haben in den letzten Tagen eine Intensivierung der Arbeit am Reformprogramm gesehen. Und es ist immer noch möglich, die Milestones zeitnah umzusetzen. Deshalb haben wir zwar völlig recht damit, Athen unter Druck zu setzen, aber bitte lasst uns kein Drama daraus machen. Daran war in Bratislava wohl keiner wirklich interessiert. Und dennoch waren auch deutlich kritischere Töne zu hören. Vor allem, als die Sprache auf das zeitgleich in Athen stattfindende Treffen der Mittelmeeranrainerstaaten fiel, wo erneut eine Lockerung europäischer Sparpolitik gefordert worden war. Der griechische Regierungschef Tsipras dabei ganz vorne weg. Auch wenn sich die sozialistischen Parteiführer treffen, kommt meistens nicht so furchtbar wie Kluges raus. Fiel Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble dazu ein, während Eurogruppenchef Dijsselbloem kurzerhand seine Definition von der Spar- und Austeritätspolitik präsentierte. Austerity in my mind is about. Für mich bedeutet Austerität nichts anderes, als dass im Notfall Maßnahmen ergriffen werden, um den Staatshaushalt langfristig stabil zu gestalten. Das erfordert Arbeit, die von vielen europäischen Staaten bereits in Angriff genommen wurde. Und Griechenland hat das eben noch vor sich. Deutlicher hätte die Absage an einen Kurswechsel wohl nicht ausfallen können. Dijsselbloem machte auch deutlich, dass keine Vereinbarungen des aktuellen Rettungspakets zur Disposition stünden, ebenso wenig wie die im Mai verabredeten Zusatzreformen. Das mittlerweile dritte Hilfsprogramm für Griechenland läuft noch bis 2018. Es beinhaltet bis zu 86 Milliarden Euro an Krediten und die Aussicht auf Schuldenerleichterungen, um den Schuldenberg von derzeit 176% der Wirtschaftsleistung irgendwann einmal abzubauen zu können.